Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung besichtigten den Palast der Wissenschaft und Technologie. Sie sahen sich in den Filmtheatern in der Stadt Pyongyang, wie dem Kino Daedongmun, den neuen Spielfilm, die Erzählung über unsere Familie an.